herzlich willkommen zum Uncast Folge 183. Die alte Messe bleibt wichtig, heißt diesmal die Folge. Und das ist guten Grund. Der Markus von Smartphonefan.de ist nämlich tatsächlich auf der CES 2014 gewesen und er hat hier einen Beitrag gemacht. Sehr interessant, finde ich. Und deswegen lass ich ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen. Bitte, Markus, leg los. Ja, nach einigen Wochen Pause hier auch mal wieder ein Uncast-Beitrag von mir. Diesen produziere ich ausnahmsweise mal nicht im Studio, sondern ich zeichne ihn mit dem Samsung Galaxy Note 3 auf, und zwar im Hotel in Las Vegas, wo ich in der vergangenen Woche die Consumer Electronics Show besucht habe. Erstmals, muss ich sagen. Das war besonders interessant. Natürlich insofern, ich war zwar schon mal auf einer Messe in Las Vegas, das war allerdings die NAB. Das ist dann eher eine Rundfunkmesse, die immer im April stattfindet. Allerdings, als ich da war, das ist schon ewig her, es war 1999, mobilfunktechnisch damals ganz interessant, dass ich dort die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal ganz kurz testweise über Iridium zu telefonieren, Satellitenhandynetz. Das ich in den Jahren darauf sogar selbst als zahlender Kunde verwendet hatte, weil ich, sagen wir mal, im vergangenen Jahrzehnt sehr, sehr häufig im südlichen Afrika unterwegs war und ja, vor allem in den ersten Jahren damals die Mobilfunkversorgung doch noch nicht so gut war. Mobilfunkversorgung, das ist auch ein gutes Stichwort, wenn es um die CES geht. 1999 war ja in Deutschland eigentlich Mobilfunk schon ganz hervorragend ausgebaut. Natürlich gab es in ländlichen Regionen noch Lücken, aber auf die Idee, dass ein Messegelände oder dass Messehallen schlechten Handyempfang haben, wäre man ja auch 1999 schon nicht mehr gekommen. Ganz anders hier in Las Vegas. Dort war teilweise in den Messehallen tatsächlich kein GSM-Empfang. Muss man natürlich dazu sagen, das war die Zeit, dass, als viele Amerikaner noch mit analogen Handys, mit AMPS telefoniert haben. GSM 1900, damals noch im Aufbau, auch schwierig zu versorgen von der Frequenz her. GSM 850, der zweite Frequenzbereich in den USA, der kam ja erst viel später mit dazu. Und die Kollegen, die in den letzten Jahren auf der CES waren, die sprachen zwar von guter Versorgung, aber großen Problemen bei der mobilen Internetnutzung. Ich bin dann direkt losgefahren mit zwei amerikanischen SIM-Karten aus Sicherheitsgründen, nämlich mit meiner T-Mobile USA Prepaid, die ich schon seit einem Jahr habe und die ich auch behalten möchte, weil man kommt ja doch immer mal in die Vereinigten Staaten, entweder beruflich bedingt oder auch privat. Und insofern behalte ich die Karte auch. Und speziell jetzt für die Messe habe ich mir noch eine AT&T Prepaid besorgt bei prepaid-global.de. Ich habe mit der Firma nichts zu tun, aber möchte sie dennoch mal erwähnen, weil das hat von der Abwicklung her wirklich gut geklappt. Also ich habe kurz vor Weihnachten bestellt, habe gesagt, ich brauche die Karte zum 2. Januar. Sie kam zwei Werktage später und zum 2. Januar kam dann auch eine E-Mail, das ist Ihre Rufnummer, wir haben die Aktivierung gerade angestoßen, als ich hier am 3. Januar gelandet bin. Ich habe extra einen Tag früher gesagt, damit dann auch wirklich alles klappt, falls es doch mal Verzögerungen gibt. Als ich hier angekommen bin, war die Karte schon aktiv, überhaupt kein Problem, hat sich sofort bei AT&T eingebucht, läuft. Ich habe für die AT&T bezahlt 79,95 für 30 Tage. Da ist eine Flatrate drauf innerhalb der USA, Sprache und SMS. Da sind 2 GB Traffic drauf, wobei das in Amerika so läuft. Wenn die 2 GB verbraucht sind, wird nicht gedrosselt, sondern danach ist einfach die Leitung weg. Und was in den 79,95 auch mit drin ist, ist eine Flatrate ins deutsche Festnetz. Und ich glaube, es sind 240 Minuten in die deutschen Mobilfunknetze noch. Wahrscheinlich auch die anderen EU-Staaten, die bewerben es halt nicht. Aber für mich relevant war halt eben logischerweise oder ist momentan noch Deutschland. Und ja, das hat eigentlich auch wirklich gut geklappt. Bei T-Mobile ist es so, da hatte ich mir die Prepaid-Karte ursprünglich mit so einem Walmart Aktionstarif besorgt, 100 Minuten und 5 Gigabyte für $30 im Monat, was natürlich auch ein Schnäppchen ist. Da ich aber auch in den USA ein paar Leute kenne, bin ich dann letztes Jahr in den größten Tarif gewechselt, den es für Prepaid-Kunden gibt. Der kostet $70 im Monat und beinhaltet eben auch eine Flatrate innerhalb der USA. Und jetzt kommt's: Unlimited Internet. Das heißt, auch nach 5 GB oder so wird nicht gedrosselt. Allerdings nur für die Nutzung am Handy. Für Tethering sind 2,5 GB vorgesehen. Und das ist eigentlich okay. Ich buche den Tarif natürlich nur, wenn ich auch wirklich hier bin. Ansonsten gibt's so einen By-Call-Tarif, der ist komplett grundgebührfrei. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht hier bin, fallen auch keine Kosten an. Und das ist eigentlich okay. Ja, was kann ich sagen zur Mobilfunkversorgung auf der CES? Die war in der Tat vielleicht ein Tick schlechter, als wir sie in Deutschland kennen. Das heißt, Funkversorgung an sich war natürlich überall Anschlag. Also überhaupt kein Problem. Das Problem war dann eher wirklich die Datenperformance. Aber sind wir ehrlich, das kennen wir von der CeBIT oder von der IFA auch. Wenn viele Menschen zusammenkommen, gibt's eben Engpässe. Und genauso war das hier auch, was ich sehr spät leider erfahren habe, dass man in den USA LTE auch mit Prepaid-Kunden, mit Prepaid-Karten nutzen kann. Problem, man muss erstmal ein Handy finden, das die hiesigen LTE-Netze überhaupt macht. Das ist nämlich sogar bei UMTS so eine Sache. Ich war letztes Jahr im Mai auf der BlackBerry Live in Orlando, hatte damals noch das Samsung Galaxy Note 2 dabei. Das machte bei T-Mobile USA nur Edge. Währenddessen das parallel mitgenommene HTC One XL oder auch aus dem Windows Phone Lager das Nokia Lumia 920, das ich als Navi ganz gern mitnehme, weil es halt eben ein Onboard Navi hat, im Gegensatz zu Google Maps, wo man ja praktisch ständig eine Datenverbindung braucht. Das machte dann UMTS. Bei AT&T war es genauso. BlackBerry Q10 hatte ich damals noch mit dabei. Klar, es war ja auch eine BlackBerry-Veranstaltung. Auch dieses Gerät bei T-Mobile USA nur Edge. Und bei AT&T machte der BlackBerry allerdings auch UMTS. Ich habe jetzt mitgenommen 3 Geräte. Und zwar das Samsung Galaxy Note 3. Dort habe ich die T-Mobile USA SIM-Karte drin. Mit der produziere ich gerade, oder was heißt mit dem der SIM-Karte natürlich nicht, sondern mit dem Gerät den Beitrag hier. Macht natürlich alles, kann jetzt alle Frequenzbereiche, das neue Note. Das HTC One, da habe ich die AT&T-Karte drin. Und auch das Nokia Lumia 920 darf mich wieder begleiten. Dort habe ich meine deutsche O2-Karte drin. Ich habe bei O2 einen Geschäftskundentarif, der ist recht nett. Ich zahle nämlich 49 Cent pro Gespräch, egal wie lange. Und zwar sowohl für eingehende als auch für ausgehende Telefonate. Und es sind noch 200 MB im Monat Daten dabei. Wobei ich jetzt nicht weiß, was gemacht wird, wenn die 200 MB weg sind. Also, dass dann komplett die Leitung dicht ist, weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, es wird gedrosselt. Wobei ich es also von O2 auch aus dem EU-Raum kenne. Wenn die drosseln, dann ist das gleich praktisch eine Erinnerung an alte Akustikkopplerzeiten. Ich glaube so 5 Kilobit pro Sekunde oder so. Also da kommen dann vielleicht noch eine WhatsApp oder eine Hangouts-Nachricht durch, aber viel mehr geht halt logischerweise dann nicht. Ja, wenn wir schon bei meinem Equipment sind, muss ich sagen, das Samsung Galaxy Note 3 betreibe ich ja seit anderthalb Monaten ungefähr zusammen mit der Samsung Galaxy Gear. Wo ich auch wirklich sehr zufrieden bin, muss ich sagen, weil, also gerade für Notifications ist das wirklich der Hammer. Ja, bisher war ich immer der Nerd, der alle 2 Minuten aufs Handy geguckt hat. Jetzt weiß ich, wenn auf der Uhr nichts ankommt, brauche ich gar nicht drauf gucken, ist nichts Wichtiges. Und was natürlich das Killer-Feature auf der Messe war, auf der Messe ist es, wie natürlich auf jeder Messe, laut. Man hört das Telefonklingeln nicht. Und Vibrationsalarm am Handy, muss ich ganz ehrlich sagen, bekomme ich nicht mit. Das ging mir schon immer so, geht mir nach wie vor so, es geht nicht. Ja, was überhaupt kein Problem war, die Vibration an der Hand mitzubekommen. Das heißt, wenn jemand angerufen hat auf der T-Mobile USA, dann hat halt die Hand vibriert und ja, so konnte ich am Telefon hingehen. Das war also schon eine gute Sache. Ja, bei der Einrichtung der Samsung Galaxy Gear vor, wie gesagt, vielleicht anderthalb Monaten gab es einen komischen Effekt, nämlich die Feedly-App. Und nur diese App von gefühlt weit über 100, die ich installiert habe, wird automatisch deinstalliert, wenn, ich nehme an, entweder die Verbindung zur Uhr besteht oder der Galaxy Gear Manager installiert wird. Das ist ein Problem, was andere Leute bei Android-Hilfe im Forum auch schon festgestellt haben. Das heißt, das ist tatsächlich so. Warum das so ist, weiß niemand. Und ich hatte das damals natürlich nicht gewusst, dass das ein Problem ist, das allgemein besteht. Hab da alles Mögliche versucht, hab's nicht hinbekommen. G-Reader Pro ist natürlich die Alternative, nutze ich seitdem auch wieder, wie zu alten Google-Reader-Zeiten. Das läuft natürlich einwandfrei. Aber ich hab mir durch diese Versuche beim Note damals wahrscheinlich irgendwas abgeschossen. Ich hatte seitdem das Problem, dass je nach App Webradio nicht mehr störungsfrei lief. Gab es immer mal so kurze Störungen oder Aussetzer oder wie man es nennen will. Aber nicht mit jeder App. Xia Live zum Beispiel war betroffen, TuneIn Radio war nicht betroffen. Zum Glück war BeyondPod nicht betroffen, weil mit BeyondPod höre ich ja nun mal meine Podcasts. Beim Radio hören über ein Bluetooth-Headset gab es immer mal einen kurzen Ausfall. So ein, zwei Sekunden wurde einfach stillgeschaltet, also stumm geschaltet. Da ich das selten gemacht habe, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Mitten während der Messe am Donnerstag, kultigerweise wenige Minuten, nachdem ich bei Samsung einen Termin hatte, plötzlich vibriert die Samsung Galaxy Gear. Ich dachte gerade, es kommt irgendeine Hangouts, WhatsApp oder sonst irgendwas Nachricht an. Nein, die Bluetooth-Verbindung zum Note 3 war weg. Zwei Sekunden später war sie dann wieder da. Ja, und das wiederholte sich immer und immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Lösung? Keine. Ich habe dann mal gegoogelt. Es gibt Leute mit anderen Samsung-Handys, die vergleichbare Probleme hatten. Da musste man dann irgendwas Cache-mäßiges im Anwendungsmanager löschen. Habe ich alles gemacht, hat nichts gebracht. Am Freitag habe ich gedacht, jetzt reicht's mir. Es hilft ja nichts, Werksreset. Weil ich wollte ja auch wissen, ist es ein Hardware-Problem oder ein Software-Problem? Ja, und Freitag deswegen, was war der letzte Messetag? Da habe ich dann halt mir gesagt, okay, hier im Pressezentrum habe ich noch ein schnelles WLAN. Setze ich das lieber übers neue, also zumindest die Apps runterladen, übers WLAN nochmal neu auf. Den Rest kann ich ja dann mobil machen. Gesagt, getan und toi, toi, toi, seitdem, hat natürlich Stunden gedauert, habe 4 Stunden Handy eingerichtet. Aber jetzt läuft es und ich habe seitdem auch, toi, toi, toi, keinerlei Probleme mehr gehabt mit dem Gerät. Ja, also das Galaxy Note 3 läuft wieder einwandfrei. Ich hoffe nur, dass das Problem nicht erneut auftritt. Ja, Galaxy Note 3 übrigens auch hier in den USA ein sehr, sehr beliebtes Smartphone. Man sieht an jeder Ecke, also ich würde mal behaupten, man sieht sehr viel das iPhone. Letztes Jahr hat man noch viel iPhone 3 und 4 gesehen, also 3G, 3GS, 4 und 4S. Mittlerweile sieht man doch hauptsächlich die etwas neueren, also iPhone 5 und 5S. 5C, genauso wie bei uns in Deutschland, will keiner. Ja. Ansonsten, Galaxy Note 3, würde ich fast sagen, sieht man häufiger als Galaxy S4. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist so. Also hier in den USA sieht man das Note 3. Wirklich gerade eben noch, als ich hier ins Hotel rein bin, kam mir wieder jemand entgegen, Mann mit seiner Frau, der Mann daddelte auf dem Note 3 rum. Und das habe ich wirklich in allen Ecken und Enden. Ja, Kumpel von mir, der vor 16, 17 Jahren nach Los Angeles ausgewandert ist, mit dem habe ich heute Vormittag noch telefoniert. Oh, Galaxy Note 3 und super und überhaupt. Also die Leute, das wird hier richtig gehypt. Und wenn ich zu Best Buy reingehe, hat sogar Samsung Galaxy, ähnlich wie Apple und Microsoft und Google, das sind so die Firmen, die einen eigenen Bereich haben, sage ich mal. Ja, also Apple jetzt weniger für Handys sogar, sondern Apple natürlich eher für die Computer. Bei Google, im Google-Bereich halt Chromebooks, Chromecasts, Google Play, Cache-Karten. bei Microsoft natürlich die ganzen, also nicht mal Windows Phone. Windows Phone sieht man eher bei den normalen Smartphones. Und ansonsten halt Windows Tablets, Windows Laptops. Ja, kaum Desktop, muss man sagen. Bei Apple halt eben hauptsächlich MacBooks, iMacs. Ja, ja, und im Mobilfunkbereich hat eben dann Samsung mit Samsung Galaxy einen eigenen Bereich. Und auch wie bei uns wird das Note 3 mit der Galaxy Gear hauptsächlich beworben. Sehr beliebt ansonsten ist die Pebble. Die Smartwatch habe ich mir auch gekauft, weil ist ja in Deutschland nicht erhältlich. Ich meine, ich brauche sie zwar, ganz ehrlich, momentan eigentlich gar nicht, weil ich bin mit der Galaxy Gear wirklich hundertprozentig zufrieden. Klar, das Aufladen nervt natürlich, da wäre die Pebble sicher besser, aber ich sag mir momentan, never change a running system. Ja, also momentan betreibe ich die Gear weiter, habe die Pebble halt gekauft, weil die ja in Deutschland momentan immer noch nicht erhältlich ist, was wohl auch für das neue Modell gilt, das Ende Januar rauskommt. Und so habe ich mir die mal gesichert, kann man so mal in Ruhe testen und so. Und wenn man es gar nicht braucht, dann kann man es immer noch weiterverkaufen, weil die werden ja dann doch zu, ich möchte nicht sagen astronomischen, aber doch recht hohen Preisen eigentlich gehandelt in Deutschland. Chromecast gab es bei Best Buy bis gestern eine Aktion, $29.99. Ich könnte mir in den allerwertesten beißen. Hab gedacht, hat ja noch Zeit, was kostet es halt heute? Wieder $35 und da muss ich sagen, das lohnt sich nicht. Da kommt ja dann noch Text drauf. Das heißt, ich bin dann wahrscheinlich so bei $38 und dann spare ich vielleicht noch 3-4 Euro gegenüber Deutschland, weil wenn ich mal bei Amazon reingucke, mittlerweile sind die Preise auch bei deutlich unter 40 Euro mit Amazon Prime sogar bestellbar für Preise um die 38 Euro. Und dann muss ich sagen, da brauche ich es eigentlich nicht in den USA zu kaufen. Dann kaufe ich es beim deutschen Händler mit deutscher Garantie. Wenn mal was dran ist, dann ist der deutsche Händler da im Endeffekt haftbar. Und dann muss ich nicht hier, kriege ich vielleicht sogar ein deutsches Netzteil noch mitgeliefert. Und das ist mir dann doch lieber, als hier aus den USA so ein Gerät dann zu importieren. Zumal ich es jetzt auch nicht so dringend brauche. Was ich auch spannend fand, das Moto G. Wenn man hier so durch die Läden geht, $99. Ja, nix 169 oder irgendwas. $99, ungelockt. Das fand ich auch erstaunlich. Das HTC One gibt's exklusiv bei Best Buy auch in Blau. Sieht spacig aus irgendwie, aber fand ich ganz lustig. Ja, was die Messe an sich betrifft, ich denke mal, das meiste ist schon bekannt. Eigentlich hat man, ich meine, das ist ja ohnehin nicht mehr so, wie das früher mal war mit Messen, dass man da mit größter Spannung hingefahren ist und auf die Neuigkeiten gewartet hat. Heute ist es ja eher so, man hakt nur noch ab, was von den Leaks jetzt endlich offiziell vorgestellt wurde oder so. Ich war, sagen wir mal so, das Einzige, was mich erstaunt hat, dass es nicht vorgestellt wurde, war das LG G2 Mini. Da wurde ja nichts vorgestellt in der Hinsicht. Ja, LG war generell mobilfunkmäßig sehr schlecht aufgestellt. Das Flex haben sie natürlich nochmal vorgestellt. Das habe ich mir natürlich auch angesehen bei der Gelegenheit. Aber das war es dann im Endeffekt auch. Spannend fand ich dann eher das Sony, das Xperia Z1 Kompakt. Nicht Mini, sondern Kompakt heißt es ja bei Sony. Und ich muss sagen, das Gerät macht einen guten Eindruck. Vor allen Dingen, weil es im Gegensatz zu den Minis von Samsung oder HTC gar nicht so Mini ist, wenn es um den Prozessor, um den Arbeitsspeicher, um die Kamera und so weiter geht. Ja. Das hat nämlich zwar nicht ganz, aber doch sehr, sehr ähnliche Spezifikationen im Vergleich zum normalen Xperia Z1. Ja, das heißt, man muss wirklich performance-technisch eigentlich keine Abstriche machen. 20-Megapixel-Kamera in einem 4,3-Zoll-Gerät. Also da muss ich sagen, das fand ich schon nicht schlecht. Da Huawei hat das Ascent Mate 2 LTE vorgestellt. Mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen Benutzeroberfläche, wie ich finde. Und das größte Problem ist, die Hardware ist eigentlich jetzt schon nicht ganz aktuell. Gut, es kann LTE Cat 4, also bis zu 150 Mbit kann das Gerät. Aber es hat ansonsten prozessormäßig, displaymäßig und so weiter jetzt schon, muss man jetzt schon Abstriche machen gegenüber anderen Spitzenmodellen von anderen Herstellern. Und da muss ich halt ehrlich sagen, das bringt's an irgendwo eigentlich nicht. Ja, das bringt's dann irgendwo eigentlich nicht, weil die sagen jetzt noch nicht, wann das Gerät rauskommt. Das kommt dann irgendwann im späten Frühjahr oder im Sommer wahrscheinlich. Ja, und dann hat man ein völlig veraltetes Gerät. Auch wenn es relativ günstig sein wird, wie es bei Huawei wäre eigentlich immer der Fall ist, überzeugt mich das jetzt nicht so richtig wirklich. Muss ich also sagen. Spannender fand ich dagegen ZTE. Jetzt gar nicht mal das Grand S2 LTE, sondern die haben ein Konzept vorgestellt für ein modular aufgebautes Smartphone, dass man sich praktisch wie ein PC zusammenstellen kann. Ach, ich hätte gerne eine 13-Megapixel-Kamera, dazu vielleicht 64 GB Speicher, weil ich mit der Kamera auch viel fotografiere. LTE brauche ich nicht, nämlich das Funkmodem, das nur GSM und UMTS kann und so weiter. Ja, das ist ein interessantes Konzept. Ich meine, wie gesagt, es ist noch ein Konzept, bis das dann mal wirklich in die Läden kommt. Das wird noch eine Weile dauern. Ja, und ist natürlich auch interessant, um ein Gerät nachträglich später aufrüsten zu können, beziehungsweise auch um defekte Komponenten auszutauschen. Ob das natürlich überhaupt so realisiert werden kann, kann vielleicht schon, aber ob die Hersteller das eigentlich wollen, da bin ich auch mal gespannt, weil nichts kann einem Hersteller besser passieren, als wenn ein Gerät nach 2 Jahren Garantie abgelaufen kaputt geht und der Kunde muss ein neues Gerät kaufen. Also insofern, die Hersteller würden sich ja eigentlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie praktisch auf der Schiene da verfahren würden. Also insofern, da glaube ich jetzt so eigentlich noch nicht dran. Ja. Muss ich also ehrlich sagen, glaube ich noch nicht so richtig dran. Was ein großes Thema auf der CES auch war, sind Chromebooks. Ja, also Chromebook von Lenovo, Chromebook von Toshiba und so weiter. Alle möglichen Leute stellen jetzt Chromebooks vor. Es gibt sogar Hersteller, die richtige Desktop-PCs mit Chrome OS vorstellen. Also scheinbar will es Google zusammen mit den Herstellern da jetzt wirklich wissen und will mal Chrome OS voranbringen. Lenovo hat davon abgesehen auch einen großen, ich glaube 22 Zoll oder so, PC vorgestellt, der ausschließlich mit Android läuft. Fand ich auch eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Bei Asus wiederum gab es ein, ja, praktisch Tablet, Laptop, praktisch mit abnehmbarer Tastatur als Tablet nutzbar, das sowohl unter Windows als auch unter Android lauffähig ist. Man kann also praktisch auf Knopfdruck das Betriebssystem wechseln. Finde ich eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ansonsten muss ich sagen, ja, mobilfunkmäßig war es das ansonsten eigentlich von den wirklich interessanten Sachen. Ich meine, klar, es gibt da noch solche Kleinigkeiten wie Lenovo, stellt Smartphones vor, möchte diese auch nach Westeuropa und in die USA bringen, wo Lenovo ja bisher keine Smartphones verkauft. Ja, Asus hat Smartphones mit Dual-SIM vorgestellt. Das fand ich auch wiederum ganz interessant. Ja, die sollen im Frühjahr auch nach Deutschland kommen. Sind allerdings von den Spezifikationen her auch eher Einsteigergeräte. Ich habe den Leuten dann auch mal gesagt, ihr bringt alle immer Einsteigergeräte mit Dual-SIM raus. Aber es gibt doch auch High-End-User, die sich vielleicht auch ein 2-Karten-Handy wünschen würden. Ja, und mal sehen. Also insofern, da bin scheinbar noch keiner so richtig dran, habe ich so das Gefühl. Samsung war natürlich spannend mit seinen neuen Tablets, mit dem Galaxy Note Pro 12.2 und den Galaxy Tabs Pro mit 8,4, 10,1 und 12,2 Zoll. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Touchscreens wirklich Sinn macht. Weil diese Tablets ermöglichen es auch in bis zu 4 Fenstern zu arbeiten. Ja, die nebeneinander platziert werden kann, man kann die Größe auch selbst verändern und so weiter. Das, muss ich sagen, fand ich schon sehr spannend. Ja, und das geht natürlich mit Stock Android logischerweise nicht, weil da ist das Betriebssystem an sich ja so gar nicht für vorgesehen. Also in dem Fall dann wirklich Touch, wie es nicht vorgestellt wurde, ein Nexus 10, ja, zum Beispiel. Und nicht vorgestellt wurden neue Smartphones von Samsung, aber gut, da hat auch keiner jetzt so unbedingt mitgerechnet. Also S5 wird ja dann doch noch ein paar Wochen brauchen. Hieß ja zuletzt zum MWC und jetzt das allerletzte war, dass es dann doch vielleicht sogar März, April wieder werden wird, bis das Galaxy S5 kommt. Gut, das wäre dann soweit mal mein Bericht vom MWC, von der CES. Der MWC dauert auch nicht mehr so lange hin, muss ich sagen. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen persönlich gehalten, persönliche Erfahrungen etc. pp. Mit einfließen. Also ich denke mal, die nackten News hat wahrscheinlich jeder über seinen RSS-Reader sowieso schon mitbekommen. Ja, und insofern habe ich gedacht, da erzähle ich mal so ein bisschen was, wie ich das hier so erlebt habe. Ich selbst mache jetzt diese Woche noch Urlaub und fliege dann am kommenden Wochenende zurück nach Deutschland. Und übernächste Woche oder nächste Woche muss man eigentlich schon sagen, in Deutschland hat der Montag ja schon angefangen. Ich produziere den Beitrag gerade am Sonntagabend, hiesiger Ortszeit, vor. Und ja, in gut einer Woche bin ich dann auch wieder zu Hause im Büro. Gut, das war's dann für heute von mir. Ich gebe wieder zurück zum Rio und sage mal bis demnächst hier im Uncast. Tja, danke. Das war super. Natürlich ist es perfekt, wenn du deine persönliche Meinung hier mit einfließen lässt. Ist doch klar. Und dann habe ich nämlich jetzt auch noch für die News was übrig, denn das sind dann die News. Ich muss mich auch ein bisschen kurz halten da, ja. Zu den Smartwatches noch ein Wort, auch meine persönliche Meinung. Ich finde die Smartwatches, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Also es ist höchstens noch so als Retro-Style, wenn ich auf Retro-Party gehe, noch eine Uhr anziehen, aber ansonsten kann ich mich nicht wieder sehen mit einer Uhr. Ja, das ist sowas von 1990. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt habe ich schon mal abgewöhnt, die Uhr. Habe ich lange dazu gebraucht, bis ich die abgewöhnt habe. Ja, aber die Dinger sind gegessen. Übrigens, die einzige Smartwatch, die überhaupt interessant ist, finde ich, ist tatsächlich die Pebble Smartwatch. Und gerade die Funktion, die du, Markus, hervorgehoben hast, ja, genau die macht die Pebble perfekt. Und der Rest, ich weiß nicht, also mit der Galaxy Gear, das setzt das schon mal voraus, dass man ein Galaxy hat, ne? Okay, also, ich komme jetzt zu den News. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen pushen. Zum Beispiel kann ich nur kurz anreißen, dass Android jetzt verstärkt in Automobilen eingesetzt werden soll. Jawohl, in Autos soll jetzt Android groß Fuß fassen. Dafür hat Google jetzt eine Partnerschaft ins Leben gerufen, und in der unter anderem auch Audi mit dabei ist. General Motors ist mit dabei. Ja, Hyundai, ja, genau. Das vielleicht ist das schon ein Hinweis, ja. Honda und Hyundai. Donnerwetter nochmal. Ja, also die sind da zusammen in der Open Automotive Alliance, genau, und da davon also vieles erwarten. Ich würde mir allerdings wünschen, dass endlich mal mehr Schnittstellen zu den Systemen im Auto gemacht werden würden, ja, statt hier jetzt irgendwie so ein Tablet reinzukleistern, ja, ins Auto. Das ist zwar schon mal ein guter Ansatz, aber ich würde viel lieber die bestehenden Geräte integrieren, ja. Klar, das läuft natürlich gegen das Geschäftsmodell von den Automobilherstellern, aber das nützt mir nichts, wenn ich jetzt ein fettes Tablet im Auto habe. Ja, ich möchte das lieber verbinden mit meinen Geräten, die ich schon habe. Und brauche eben eine Schnittstelle zum Beispiel auch zu der Elektronik des Fahrzeugs. Ja, da gibt es bisher nur umständliche Methoden. Ich krieg die Abkürzung nicht mehr hin, da wo man so kleinen Bluetooth-Sender auf die Wartungsschnittstelle setzt, und dann wird zum Handy eben mit entsprechender Software die Daten übermittelt, so dass man eine genauere Übersicht kriegt über alle möglichen Daten. Sowas würde ich mir wünschen, dass es fest integriert wird, ja, und mit vernünftigen Schnittstellen, eben über Bluetooth beispielsweise, dann machbar wird. Und auch die Software muss natürlich auf den Handys noch deutlich verbessert werden, da braucht man einiges. Aber vielleicht ist ja das jetzt der ausschlaggebende Grund für die Hersteller, sich da ranzuhängen. Visio bringt übrigens einen Lautsprecher mit KitKat 4.4, ja, und Smart Audio Speakers, ja, nennen sich die. Und auch ein Display ist eingebaut. Das heißt tatsächlich, dass die Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher haben ein Display, wo man verschiedene Einstellungen machen kann. Läuft mit Android 4.4 KitKat und ist natürlich dann kompatibel zu den Android-Geräten. Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da lassen sich sicherlich noch einige Sachen damit machen. Je nachdem, wie offen das System auch ist, kann man da auch schon ganz andere Sachen machen. Beispielsweise braucht man schon gar kein Handy mehr großartig zu verbinden, wenn eben hier das ja zum Beispiel schon mit drin ist, um seine Lieblingsradiosoftware zu installieren oder eben die entsprechende andere App. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das zum Beispiel das den Play Store unterstützt. Ja, das ist ja immer ein Problem. Aber ich denke, dass es schon möglich sein wird, verschiedene Apps eben da drauf zu bringen. Wer weiß, vielleicht kann man sogar die diese App drauf machen dann und dann könnte man sich das Koppeln mit dem Handy eigentlich schon fast sehr sparen. Ja. Man hat dann so eine Stereoanlage, eine kleine quasi. Ja, so schon. Nicht schlecht. Ja, Leute, dann habe ich noch was ganz, ganz Interessantes gefunden, ebenfalls auf der CES angekündigt von Polaroid. Allerdings Ende des Jahres wird die erst erscheinen. Eine neue Kamera, Social Matic nennt sich die. Und das ist die erste Kamera in diesem Bereich, wo mich wirklich neugierig macht. Ja. Das, was ich bisher sehe, das Objektiv, ich hoffe, dass sich da noch was ändert. Es ist ja noch lange hin, bis die Kamera rauskommt, dass das auch ein schönes Zoom-Objektiv ist für optischer Zoom. Ansonsten, ja, finde ich die Idee sehr, sehr gut. Da ist ein großer LCD-Display auf der Rückseite drauf, 4,5 Zoll, ja, 14 Megapixel Frontkamera und auch 2 Megapixel Front-Facing-Kamera, ja, und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte für die Leute, die Selfies machen. Ja, ja, ja, ja, genau, muss sein. Schöne Sache. Hat eben auch Wi-Fi mit drin, so dass man eben die Bilder gleich übers Wi-Fi-Netz verschicken kann. Eine 3G-Zugang oder LTE ist meiner Meinung nach nicht drin. Das wird sich aber auch noch zeigen, das kann ich noch geben. Aber für die Fotos zu machen und dann, wenn man Wi-Fi hat oder übers Handy Wi-Fi, ja, geht ja über Tethering, das zu machen ist eine schöne Sache, geht wunderbar. Die extrem geniale Funktion ist, was erwartet man denn von einer Polaroid-Kamera? Yep, dass man die Bilder auch gleich hier fest in der Hand hat. Und ihr werdet es nicht glauben, das wird gehen. Da ist tatsächlich ein tintenloser Drucker drin, da braucht man dieses Zinkpaper, das gibt's von Polaroid zu kaufen und das macht sofort wasserfeste, schmierfreie Bilder. Die kommt tatsächlich an der Seite von der Kamera raus, ja, die kann man auch vorher noch bearbeiten, zum Beispiel Sprüche drauf machen, etc. Wie ich hier sehe, in dem Bild sogar mit einem QR-Code versehen, ja, mit weiteren Infos, beispielsweise ein Link oder ähnliches. Ich finde das ehrlich gesagt richtig gut, weil Bilder machen, sharen, ja, das kann man eigentlich schon fast immer mit 14 Megapixel, wenn ein gutes Objektiv drin ist, schon mal besser, ja. Aber auch eine digitale Kompaktkamera kann das auch. Ja? Die neuen zum Beispiel von Samsung habe ich mal die WB251 geholt. Auch die hat Wi-Fi und ich kann die direkt sharen ins Internet. Aber dass man hier die Möglichkeit hat, kleine Fotos, das sind nur kleines Format, auszudrucken, direkt an der Kamera, ich finde, das ist doch der Hammer. Und das, da kann ich mir schon einige super Anwendungen dafür vorstellen, ja, die man eben macht. Zum Beispiel, wenn man jemand eine Art Visitenkarte überreichen will, ja, die quasi personalisieren direkt vor Ort, ja, wo man gerade ist, zack, Bild machen, QR-Code drauf machen, Spruch, Name, na, zack, und dann überreichen, frisch ausgedruckt. Super, Leute, also Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, was da noch alles darüber rauskommt, ja, über diese Kamera. Wie gesagt, wird Ende des Jahres, dauert also noch Ewigkeiten. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie wieder im Sande verläuft. Ich bin jedenfalls schon ziemlich heiß auf diese Polaroid-Kamera, obwohl ich noch nicht so viel drüber weiß. Außer, dass die technischen Daten ja auch gar nicht mal so schlecht sind. Ja. Und das, zumindest mal die angekündigten Daten, ja. Und das lässt auch wieder vermuten, dass hier vielleicht das Ganze etwas ernster genommen wird als die bisherigen Versuche von Polaroid. Ja, ja, Glas gegen Bakterien, ja. In der Tat, ja. Gorilla Glas meint jetzt unbedingt ein antibakterielles Glas herauszubringen. Wie wird es gemacht? Und zwar mit ionisiertem Silber wird das Glas beschichtet und soll somit bis zu 99,9% der Bakterien, ja, die man ja aufs Display bringt, wenn man es angreift, vernichten bzw. abwehren. Ja. Und was sich so gut anhört, ist meiner Meinung nach schon ein bisschen, naja, was mache ich aus meinem Glas, damit ich noch ein Argument habe gegenüber anderen Herstellern, zum Beispiel Dragon Tail Glass. Und naja, also ich finde es ein bisschen weit hergeholt, aber immerhin für die Bakterienphobie belasteten Leute, und da gibt's eine Menge, nicht lachen, Leute, das ist gar nicht so ohne, ja, heutzutage mit den Smartphones, muss man schon sagen, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Inwiefern werden die Hersteller das jetzt aufnehmen? Ich denke mal, dass es einfach das alte Gorilla Glas dann ablösen wird und das neue wird einfach immer mit dem ionisierten Silber beschichtet sein. Sonst, also ich glaube, speziell für dieses antimikrobielle Glas, da werden sich die Hersteller eigentlich nicht so groß begeistern. Ich glaube auch nicht, dass da so wirklich so viel aktive Nachfrage besteht, außer vielleicht in Krankenhäusern oder ähnliches. Naja. Gut, vielleicht bleibt sie aber auch eine Nische speziell für Geräte, die eben in Krankenhäusern eingesetzt werden. Wer weiß, wer weiß. Da wird sicherlich Corning Glass noch eine Strategie in der Schreibtischschublade haben. Ne? Asus hat neue Telefone angekündigt, neue Handys, und zwar das Asus Zenfone 4, 5 und 6. Und da ist auch wiederum was Besonderes, klar. Die haben es angekündigt. Die haben es angekündigt. Nein. Ich muss da jetzt mal schauen. Hier will gerade der Artikel nicht so, wie ich gern will. So, da gibt es tatsächlich offenbar ein Embargo von Android Central. Das heißt, die dürfen vorher nicht drüber reden. Ich finde es echt schlimm mit diesen Embargos. Ich finde eigentlich, die Presse sollte darüber berichten, sobald sie Kenntnis hat. Und zum Glück gibt es hier noch einige Seiten, die sich darum nicht kümmern. Zum Beispiel hier die PhoneArena.com. Den habe ich jetzt nochmal schnell aufgerufen. Die zeigen hier einiges über diese Geräte, auch schon einige Samples, ja, von der Kamera etc. Und zwar gibt's da einmal das 5er, das 4er ist jetzt hier leider nicht erwähnt, das 5er mit 2 GHz Dual-Core Intel-Prozessor und 1 GB Speicher, 8 Megapixel Kamera, naja, ihr wisst, was ich davon halte, ja. Das Asus Zenfone 6, das ist dann ein Tablet halt, ja, 6 Zoll Display, wie der Name schon vermuten lässt. Ja, 720x1080 Pixel Display. Und das Ganze kostet nur 199 Euro, beziehungsweise Dollar. Ja. Auch das kommt auch mit einem 2 GHz Dual Core Intel Prozessor und 1 GB Speicher. Also 13 Megapixel Kamera noch, das ist vielleicht noch ganz okay. Und der Akku ist 3230 mAh. Also ihr seht, die technischen Daten sind zwar eher in der Mitte angesiedelt, der Preis allerdings ist absolut Traumpreis. Übrigens, das 5 Zoll Gerät kostet nur 149 Dollar. Und ich muss mal sagen, für das Geld scheint es wirklich äußerst interessant zu sein. Vor allem für Leute, die jetzt ein größeres Display brauchen. Das 6 Zoll Gerät scheint hier bei mir absolut der Favorit zu sein. IPS-Display, das heißt auch ein vernünftiges Display. Und da muss man schon sagen, das könnte vielleicht interessant werden. Ja, dieses Asus Zenfone 4, 5 und 6. Ja, Huawei hat mit dem Ascend Mate 2 jetzt noch mehr Power gebracht und LTE. Ja, das Ascend Mate, das hat mir ja schon längere Zeit in der Nase gestocken. Ja. Aber jetzt bringt eben Huawei das Ascend Mate 2. Und das hat eben auch LTE-Zugang und eben auch eine weitere Verbesserung. Das ist zum Beispiel viel, viel leistungsstärker geworden als das alte Gerät. Jetzt immer noch ein 720x1280 Spielpunkte Auflösung mit einem 6,1 Zoll Display und ein 1,6 GHz Snapdragon 400 Quad-Core Prozessor mit 2 GB Hauptspeicher. Ja. Die 13-Megapixel-Kamera ist ja, Mittelmaß von der Qualität her, mit dem Sony-Sensor und 5-Megapixel Frontkamera. Und das ist schon mal super. Also die Frontkamera ist wirklich genial. 4050 mAh Akku spricht auch für sich, so dass eben das Gerät trotz dem großen Display also einigermaßen aushalten würde. Ja, ich hoffe, das kommt bald zu uns in die Läden, das Zweier, denn die Verbesserungen sind absolut gut und das würde also auf jeden Fall eine Alternative bei mir werden. Ja, ich brauche unbedingt eins mal ein bisschen größeres Display. Entschuldigung, aber bisher hat mich halt eben abgeschreckt, dass die Leistungsdaten da nicht ganz so hoch waren, wie ich die gerne hätte. Sony Z1S PlayStation Phone oder Power Upgrade? Das ist die Frage. Der Nachfolger, sagen viele, vom Z1, das Z1S, bringt auf jeden Fall 32 GB interner Speicher schon mal mit und eine, ja, wie soll man sagen, jetzt Besonderheit eben, die wird zusammen mit dem PlayStation 4 angeboten, ja, für eine $100 Geschenk Gutschein. Also sozusagen das Telefon wird propagiert, PlayStation 4 und Z1S, ja, zusammen, so dass man eben die Vermutung hegt, das hat was mit den mit der neuen Strategie von Sony auch zu tun, die da kommt. Das heißt, PlayStation-Sachen auf Handys, vorwiegend natürlich auf Sony-Handys, klar. Und hier ist ja auch schon im Play Store eine App erhältlich, bei der man eben mit dem PlayStation Network, insbesondere mit der PlayStation 4, dann hier ganz gut interagieren kann. Bei der PlayStation 4 kann man das Handy dann auch nutzen als zusätzliches Display für die PlayStation 4. Ja, wenn das mal nicht wieder von Nintendo Wii U abgeguckt ist, aber das kennen wir ja schon von Sony. Dennoch eine gute Idee und es funktioniert eben auch scheinbar ganz gut. Und deswegen denken viele halt jetzt, dass Z1S, oh Mann, was ein Name, eben sozusagen das PlayStation-Handy wird. Ja. Mal sehen. Übrigens, Sony hat ganz schön reingeschlagen auf der CES mit neuen Sachen, zum Beispiel die LiveLock-Applikation für Android, die LiveLock-App. Hat so am Rande für ein bisschen Furore gesorgt, denn das, was Google Now ist, ja, wer das im Einsatz hat, wird es wohl nicht mehr vermissen wollen, noch ein Stück weitergeführt, weg von Google, dann hat man dieses Google Live Lock. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was Sony mit dem Live Lock auch anfangen wird. Wird man zum Beispiel Sachen sharen können, auch automatisch sharen können, ja, oder wird es nur ein Sammelsurium für Sony? So wie zum Beispiel das Google Now ist. Ja, man kriegt zwar ein bisschen was zurück, aber die meisten Daten, eben die mit Google Now gesammelt werden, die kriegt der Benutzer eben nicht oder kann zumindest mal nicht direkt was damit anfangen. Ja. Wenn ich mal eine Statistik bekomme, wie viele Schritte ich gelaufen habe, dann möchte ich das sofort sharen können und zwar direkt oder auch einstellen, dass es automatisch geshared wird. Aber Sony zeigt eben hier mit dem Live-Log möglicherweise eine ja, so eine Zusammenführung von verschiedenen Daten, Musik, Foto, Spiele, ja, auf einen Live-Log sozusagen, dass man dann hoffentlich, und das ist nämlich ja der Punkt, wo sie sich von anderen Firmen deutlich unterscheiden können, dass man hoffentlich veröffentlichen kann, ja, oder Teile davon zumindest veröffentlichen kann. Interessant auch in dem Zusammenhang, dass Sony auch solche zum Beispiel Bänder anbietet, die man um den Arm machen kann, wo zum Beispiel Schrittzähler, ja, Puls und so weiter gemessen wird, so dass man auch Sportaktivitäten mit gut und automatisch in das Live-Log mit einfließen lassen kann. Da gibt's übrigens momentan jede Menge Hersteller, die das machen, aber Sony halt möchte es insgesamt mit einer ganzen breiten Palette eben verknüpfen und dann eben das speichern, was eben wieder voller, was eben wieder einige Vorteile bringen würde. Ja. Und deswegen bin ich auch mal gespannt auf das Live-Log. Ich hoffe aber, dass es auch ein Live-Log sein wird, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ein Live-Blog, ja, also ein Live-Log sozusagen im Internet auch, wo ich auch dann Leute teilhaben lassen kann, ohne dass ich jetzt hier das separat wieder auf irgendeinem anderen Dienst hinschicken muss, ja, sondern dass ich eben festlegen kann, wer was sehen kann und damit praktisch ein kleines Blog-System innerhalb von einem Log-System, ja, ist ja, Blog ist ja von Weblog, ja, die Abkürzung, deswegen kommt mir eigentlich das so vor, als ob der Ausdruck Live-Log nicht von weit hergenommen wird, denn mit Live-Log bezeichnet man ja auch diese meistens Micro-Blogging-Seiten, wo man dann eben sein gesamtes Leben eben in 160 Zeichen oder so, ja, aufzeichnet. Ich hoffe, sowas wäre es, das wäre gar nicht schlecht, so als Alternative auch, als Konkurrenz auch zu Google, da ist es schon überfällig. Ja. Und was Google momentan anbietet an Applikationen, jetzt das mit dem Blogger und so weiter, das ist alles schon ziemlich hinten dran. Das funktioniert alles nicht ganz so richtig und stürzt dauernd ab und hat auch nicht die Ausmaßen an Daten, die einem selbst zur Verfügung stehen. Ja, Google hat alle Daten, aber ich kann die Daten nicht nutzen für mich. Ja. Und da könnte das Sony-System hier reinhauen, in diese Kerbe. Ja, Sony war auch sonst noch sehr aktiv. Die haben unter anderem auch eine interessante Halterung fürs Auto oder auch für daheim, ja, gezeigt. Ich kann nur eins sagen, die möchte ich. Ja. Quasi, da wird das Handy zum Multimedia-System. Das Teil wird angeschlossen über USB. Und da kann man das in die Halterung hier reinmachen und dann hat man gleich verschiedene Multimedia-Funktionen mit drin. Verbunden wird das Ganze über NFC-Chip, Bluetooth, ja. Und dann kann man das Teil eben nehmen zum Steuern auch. Das sind Tasten drauf, beispielsweise um die Lautstärke zu verändern. Eine Voice-Taste ist drauf, um eben Voice-Kommandos durchführen zu lassen. Ja, zusammen mit der entsprechenden Software kann man dann eben hier auch das ganze Gerät steuern. Ja, Musik und so weiter und so weiter. Auch Radio ist eingebaut, ein AM/FM-Radio tatsächlich. Ja, und natürlich auch alle anderen Funktionen, die eben über das Handy funktionieren, sprich zum Beispiel Internetradio etc. etc. Also ich finde, das ist die ultimative Halterung fürs Auto und ich hoffe, dass die auch bei uns erscheint. Die würde ich mir gerne mal genauer angucken, denn vernünftige Halterungen sind rar und vor allem noch welche mit Multimedia-Funktionen. Das wäre wirklich eine schöne Geschichte hier. Ja, Garmin hat ja mit einem fast schon wahnsinnigen Vorstoß ein Outdoor-Navigationsgerät rausgebracht mit Android. Etwas, was ich schon lange erwartet habe. Garmin hat es jetzt vor einiger Zeit vorgestellt. 599 Euro kostet das Ganze, hat aber keinen 3G oder eben Zugang zu den Netzbetreibern, sondern läuft über Wi-Fi. Dennoch das ultimative Tool für Geocacher, weil alle Applikationen, die man so gewohnt ist als Geocacher, kann man schon nutzen, wenn auch offline. Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber Magellan lässt sich hier nicht lumpen und hat zumindest mal jetzt für Auto-Navigation neue Geräte herausgebracht, ebenfalls basierend auf Android. Startet bei $179, ist zwar jetzt nicht so ganz zu vergleichen mit dem Garmin Android Outdoor Hammerteil, ja, das leider ein bisschen schlechte technische Daten hat, aber okay, fürs Geocachen wird's ausreichen. Sondern eben ja auf die Autonavigation momentan noch beschränkt. Wird also sicherlich nicht mehr lange dauern. Das Gerät 5430T-LM, super toller Name, klasse, mit 5 Zoll Display, ja, wird wohl bald auch erscheinen und dann kann man hier mit diesem Gerät auf Android-Basis navigieren. Ich hoffe, dass da auch dann andere Android-Anwendungen installierbar sind. Das ist ja immer die bange Frage bei solchen speziellen Geräten. Ja, aber Play Store-Zugang oder zumindest mal eine Möglichkeit, Apps per Side-Loading drauf zu spielen und schon lässt sich das Teil auch vielfältig verwenden. Ja, dann tauchten auf einmal so Bilder auf, ja, von einer neuen UI, mit der offenbar Samsung herumdoktort. Ja, genau, eine neue UI, die für das TouchWiz ist. Und meiner Meinung nach sieht diese UI recht gut aus. Das ist auch schon bekannt geworden jetzt auf der CS durch das Galaxy Note Pro und Tab Pro. Und die heißt Magazine UI. Damit wird eben jetzt gespielt für normale Telefone. So ein Tweet von Samsung. Und ich finde, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Back to stock Android. Ja, könnte man fast sagen. Entschuldigung. Mann. Mein Husten ist noch nicht ganz weg. Denn im Vergleich zum alten Design sieht das neue dann doch schon wieder ein bisschen aufgeräumter aus und nicht so total überfrachtet. Ja, so ist es. Noch mehr aufgetrumpft auf der CES als Sony hat auf jeden Fall Arcos. Arcos ist ja eine meiner Lieblingsfirmen. Und ich muss sagen, die haben sich wieder selbst übertroffen auf der CES mit der vorgestellten Produkten. Ich habe schon mal angesprochen, ganze Visionen wurden dort gezeigt mit der Heimvernetzung, ja. Aber auch das Gamepad 2 war jetzt für die US-Presse anspielbar. Das haben die auch getan. Und ich kann das sagen, vergisst den Nvidia Shield. Arcos Gamepad 2, das ist die ultimative Handheld Android-Antwort, ja. Eine Quad-Core-CPU, ja, und eine Mali 400 GPU ist okay. 4 GB Speicher, Hauptspeicher, auch das ist okay. 7 Zoll Bildschirm mit 1280x800 Bildpunkte Auflösung für Gaming-Anwendungen perfekt, würde ich mal sagen. Und damit bringt das Gerät alle Voraussetzungen für Spiele gut abzuspielen und auch die Controller, ja, wie ich oft als schon gesagt habe, durch die einzigartige Arcos-Technologie, bei der man explizite Funktionen auf dem Touchscreen zuweisen kann, so dass man wirklich jedes Spiel auch auf dem Arcos mit dem Controller spielen kann. Ja, wunderbar. Auch wenn bei einigen Spielen macht es natürlich keinen Sinn, klar. Das ist ja aber auch normales Touchscreen-Display, ganz normal, ja. Hat auch vollen Play Store-Zugang, alles drin, ja, von Play Music, Chrome, alles machbar. Ist also ein vollwertiges Android-Gerät plus eben noch eine fantastische Handheld-Spielekonsole. Auch die Kollegen sind begeistert, auch wenn sie das manchmal gut verstecken können, diese Begeisterung, ja. Dann hat Arcos noch das 10.1 XS2 Tablet gezeigt, ja. Ein nicht schlecht aussehendes, gut gemachtes Arcos Tablet mit Tastatur, die auch gleichzeitig als Schutz für das Display ist. Also sowas, ja, wie man sagen, so wie so ein Surface, ja. Also die Tastatur wird einfach draufgelegt, Magnete halten die fest, ja. 1,6 GHz Quad-Core CPU, 2 GB Hauptspeicher, 16 GB interner Speicher und das Ganze für, ich schätze mal, wird 399 Euro kosten, vielleicht auch etwas günstiger, und hat auch Lautsprecher vorne. Ja. Das Einzige, was meiner Meinung nach negativ ist, ist, dass noch 4.2.2 drauf ist als Android OS Version. Das ist noch ein bisschen schockierend, finde ich. Ja. Aber ich denke mal, dass Arcus das sicherlich ein KitKat-Update liefern wird. Ja. Eigentlich haben die sich in der Vergangenheit nicht lumpen lassen bei neuen Geräten, dass da auch dann Updates kamen. Ja. Ja, die Tastatur ist auch sehr schön und passend, passt auch optisch dazu. Der Halter, der integriert ist, ist auch so simpel wie innovativ, finde ich. Und somit ist eigentlich das ideale Gerät für die Leute, die eben keinen Laptop mitschleppen wollen, aber trotzdem mal größere Texte zu tippen haben. Sieht gut aus, wie gesagt, und wer sich das mal genauer angucken will, das Video ist ein bisschen, naja, also das hätte man besser gerne machen, ja, aber okay, was soll's. Man kann zumindest mal einen ersten Eindruck gewinnen von dem Gerät und ich find's für so eine Art von Gerät eigentlich recht gut. Wie gesagt, die Idee mit den vernetzten Heim ist auch bei Arcus angekommen, ja, wobei die sich dann eben nicht auf spezielle eigene Heimgeräte natürlich hier konzentrieren, sondern mit dem Smart Home, wie die das nennen, eben hier in eine gewisse andere Schiene reinhauen wollen. Die haben zum Beispiel vor, hier Wetterstationen zu integrieren, also das heißt draußen ein kleines Gerät, wo eben das Wetter misst, ja, Stromverbraucher, zum Beispiel durchgeschleifte Steckdosen, die man dann eben per App ein- und ausschalten kann, so damit das eben das Android-Gerät auch die Haushaltsgeräte steuern kann mit ein- und ausschaltern, ja, Licht zum Beispiel, ja, etc. Es gibt Mini-Kameras, die man eben verbinden kann mit dem System, wo man zur Überwachung einsetzen kann, wenn man weg ist beispielsweise. Oder ein Motion Ball, bei dem man Bewegungen im Haus registrieren kann. Auch hier für als Alarmsystem zu benutzen. Ja, wie gesagt, das WeatherTag, Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit wird direkt vor Ort gemessen und dann eben gespeichert, beziehungsweise es ist abrufbar. Und auch ein Movement-Tag, um Fenster und Türen zu überwachen, wird hier sehr, sehr interessant sein. Also Arcus geht da ein klein wenig anderer Weg. Die wollen nicht die einzelnen Geräten, können sie auch gar nicht, ja, wie zum Beispiel Waschmaschinen oder Kühlschränke oder ähnliche steuern, sondern mehr andere Geräte, die man eben über diese Sachen anschließen kann. Beispielsweise, ja, so eine Steckdose, simpel, aber gut, man schließt ein Licht an, ja, Lichtschalter auf ein, diese Dose, und dann kann man von der Ferne aus, wenn man zum Beispiel in Urlaub ist, hin und wieder mal das Licht ein- und ausschalten, ja, damit eben hier der Eindruck erweckt wird, da ist jemand daheim, ja. Genauso gut kann man das mit Radios machen, ja, da geht eben das Radio an, und so weiter und so weiter, also das geht, da ist das Verwendung dafür dran, und auch wenn man daheim ist, ja, man könnte sich vorstellen, ja, man drückt auf einen Knopf, ja, und dann wird Licht, Radio eingeschaltet, ja, Computer vielleicht, naja, mal sehen, und so weiter und so weiter, und dann geht's los. Ich find's schon interessant, ja, ich find's schon interessant, was hier vielleicht noch von Arcus eben möglich sein wird. Ja. Gut. Wann kommt Yahoo OS? Das ist die Frage. Yahoo hat Aviate gekauft, eine neue Oberfläche für Android, wenn man so will. Und man darf nicht vergessen, Yahoo hat schon andere Android-Applikationen gekauft, wie zum Beispiel Astrid, der beliebte To-Do-Task-Manager, und hat den aber eingestampft, sehr zum Unmut von den Benutzern, weil Astrid hat eine riesen Fangemeinde. oder hatte eine riesen Fangemeinde. Ja. Man vermutet deswegen auch, Aviate wird diesen Weg gehen. Und Marissa Mayer, die Chefin von Yahoo, hat ja auch klipp und klar gesagt, was Yahoo so vorhat, nämlich auf dem mobilen Sektor viel stärker sich zu engagieren, etwas, was man vorher richtig verpennt hat. Und wer weiß, entweder kommt ein Zusatz für bestehende Android-Geräte zum Herunterladen, sozusagen eine Mega-App, ein Mega-Home-Launcher sozusagen, ja, der eben dann Yahoo-basiert ist und den alten wegdrückt, oder man macht ein eigenes OS und aller Wahrscheinlichkeit nach, so sieht es alles aus, auf Android-Basis. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das Yahoo-OS nur noch eine Frage der Zeit ist und dass dann wir hier eben zum Beispiel Astrid-To-Do-Task-Manager drin sehen werden, fest eingebaut schon, ja, und vielleicht lässt auch dieser Kauf von Aviate hoffen, dass diese Oberfläche genutzt wird, denn ganz so schlecht ist die gar nicht, ja. Und ich denke mal, das wird eine interessante Geschichte. Ich finde Yahoo, es wird Wirklichkeit. Ob das, wie das sich nennt und in welcher Form, das wird sich dann noch zeigen. Gmail-Update ist auch vorhanden. Jetzt, wie angekündigt, werden jetzt die Bilder, auch HTML-Bilder, automatisch geladen, ja, über den Google-Server. Bisher hat man ja so einen Button gehabt, Show Pictures, ja, oder Bilder zeigen. Der ist jetzt weg. Stattdessen werden die Bilder immer automatisch gezeigt. Wer jetzt Angst hat um seinen Traffic? Richtig, ja. Um die Sicherheit braucht man keine Angst zu haben. Es geht ja über die Google-Server. Das heißt, die Spammer können nicht anhand von den Bildern vom Bilderladen sehen, ob die Mail jetzt gelesen wurde und mit welcher IP gelesen wurde. Das geht nämlich tatsächlich. Aber das Problem ist, dass wenn man unterwegs ist und kriegt die Bilder angezeigt, dass das halt jede Menge Traffic verbraucht. Keine Angst, man kann die Funktion ausschalten. Ehrlich gesagt, ich muss empfehlen, das auszuschalten, ja, wegen diesem Traffic. Ja. Ob man jetzt Google vertraut mit den Zugriffen auf den Server und dem Speichern, dem Puffern von den Bildern, das ist wieder was anderes, aber ich meine, wer Gmail benutzt, hat ja sowieso schon hier, sag ich mal, Signale gegeben an Google. Ich denke, da ist das Einbinden von Bildern über die Google-Server nicht das Problem. Da brauchen wir also keine Panik oder Paranoia zu schieben. Aber eben der Traffic-Verbrauch, der Grund, um das eben abzuschalten. Ja, geht, zum Glück. Ja, iTribe, das ist vor allem noch so eine kuriose Geschichte auf der CES, was man gesehen hat. Damit kann man zum Beispiel Android-Handys bedienen, ohne dass man das Display berührt. Da ist also eine Art Kamera, ja, und die erkennt eben Bewegungen mit den Fingern, die man macht. Und damit ist es möglich, den Touchscreen zu bedienen, ohne diesen anzurühren. Ja. Die Fingerabdrucks Hasser, die werden das lieben, denn da brauchen sie ständig mit einem Tuch zu wienern und können trotzdem noch ihr Handy benutzen. Gut, ne? So, jetzt sind wir mit den News durch. Jetzt aber ganz schnell noch die Zuschriften von der Community die Woche. Google Play Services 4.1, die wurden verbessert, unter anderem der Akkuverbrauch, und das ist ja immer eine wichtige Sache. Das Update bringt also jetzt Akkuverbesserungen, ja, und auch rundenbasierte Multiplayer-Unterstützung. Das hat mir der Stefan geschrieben. Vielen Dank an der Stelle. Und da werde ich sicherlich noch in der nächsten Sendung darüber berichten. Ja, Google Play Services, so das oft verkannte, wichtige Teil im Android-System sozusagen, weil darüber läuft natürlich jede Menge auch. Ja, und ist verantwortlich für sehr viele wichtige Funktionen, und Änderungen daran sind also wirken sich also aufs gesamte Handy aus. Ja. KitKat 4.4, das kommt jetzt auch in einer anderen Version, schreibt der Christian, mit 64-Bit Unterstützung. Ja. Damit ist das, was ich also schon gesagt habe, dass hier KitKat früher oder später mit 64-Bit kommt, im Prinzip bestätigt. Hier wird dran gearbeitet und auch an die vollständige Anpassung an Intel-Prozessoren. Gut, die 64-Bit-Anpassung ist noch kein so großes Ding. Auch das habe ich schon mal gesagt, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir noch keine Geräte haben, die 4 GB, also über 3 GB Hauptspeicher nutzen. Wenn die ersten 4 GB Hauptspeichergeräte kommen, dann macht der Einsatz von 64-Bit auch wirklich Sinn. Ja? Ansonsten sind die Vorteile nur minimal eigentlich. Ja? Gut. So viel zu dem Thema. Dann App der Woche. Ganz kurz und schmerzlos. Nichts kurz und schmerzlos. Relax Melodies. Sleep and Yoga. Das ist das, was ich hab. Kennt ihr das auch? Ihr wollt einschlafen und irgendwie ihr seid unruhig. Ihr könnt nix. Hier mit dem Einschlafen kommt einfach nicht voran. Ja, es geht einfach nix. Und ja, was macht man dann? Man wälzt sich im Bett. Ja, macht die Musik an und dann, ah, schön, jetzt kommt ein schönes, sanftes Lied, ah, toll, Radio. Und das nächste Lied ist leider nicht mehr ganz so sanft und man ist wieder wach. Hier hat sich ein Hersteller Gedanken gemacht und bietet eine App an, wo man genau das machen kann, nämlich schön ruhig und sanft einschlafen. Ja. Beispielsweise kann man sagen, ja gut, es gibt ja verschiedene Sachen, ja, was man eben gern hat, ja, und manche Leute können eben besser schlafen bei Stadtgeräuschen, ja, tatsächlich, das gibt's, also wenn im Hintergrund so leise, nicht aufregende, nicht zu laute Stadtgeräusche sind von einer belebten Stadt, da finden manche Leute eher Ruhe, als wenn es absolut ruhig ist, ja. Oder zum Beispiel, was auch oft beruhigend wirkt, ein schönes, sanftes Gewitterkrollen im Hintergrund. Ja? Und zum Beispiel da dann eben noch ein, ja, vom Strand so ein bisschen Seaside, ja, so ein bisschen Atmosphäre, als ob man am Strand liegt, wo immer so ein paar kleine Wellen kommen, ja. Und dann hat man das so so im Ohr, ja, und das müsst ihr mal machen. Ihr könnt damit wesentlich besser einschlafen, ja. Es gibt hier jede Menge Sounds, die man auswählen kann, wirklich sehr viele, in der Vollversion über 90 verschiedene Sounds. Und man kann auch zum Beispiel leichte Musik, je nachdem wie man das möchte, einblenden, damit zum Beispiel hier so Lounge-Musik, ja, dass die eben so mit im Hintergrund mitschwingt, ja. Also es ist schon interessante Geschichte. Man kann die Lautstärke von jeder einzelnen Komponente auch ändern, so dass wenn einem das Rauschen zu laut ist, macht man das einfach runter, macht das Gewitterrollen vielleicht ein bisschen lauter, ja, und die Musik nur ganz leicht oder auch sehr laut im Vordergrund, ja, wie man das gerne möchte. Wie gesagt, hier gibt's für alles eigentlich was. Schon in der kostenlosen Demo-Version, die mit Werbung finanziert wird, kann man schon mal abschätzen. Deswegen habe ich das auch mal als App der Woche genommen, dass ihr euch das mal angucken könnt. Relax Melodies hat eine heftige Downloadgröße, fast 40 MB, aber das kommt halt daher, weil hier wirklich qualitativ hochwertige Sounds verwendet werden. Das kann man auch deutlich hören, wenn man einen Kopfhörer, einen guten anschließt, ja, dann merkt man das sofort, dass das Sound ganz okay ist. Und das ist ja eben auch wichtig. Man möchte ja keine störenden Geräusche haben im Sound. Übrigens, für den Yoga-Part kann ich zwar nicht viel dazu sagen, allerdings gibt es sogenannte Theta-Wellen, ja, Sound-Wellen, die kann man nutzen, zum Beispiel für eine tiefe Meditation herbeizuführen, ist eine 5 Hertz, so 5 Hertz Brummen gut geeignet. Für Träume zu fokussieren, wäre eine 4 Hertz, ein 4 Hertz Ton ganz gut, ja. Weiß nicht, ob das stimmt, auf jeden Fall, also ich höre den Ton, ja, viele Leute werden den nicht hören, aber er ist ja trotzdem vorhanden. Vielleicht hat es Auswirkungen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es Leute, die darauf schwören. Auch das berühmte White Noise kann man nutzen. Ja, White Noise, das ist einfach dieses Hintergrundrauschen, wo zum Beispiel kommt früher beim TV, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, als mal tatsächlich noch Sender gab, die einen Sendeschluss hatten. Ja, und dann einfach wurde das Sendesignal abgeschaltet und der Fernseher war auf einem freien Kanal. Einfach so dieses Hintergrundrauschen des Äthers hat man auch gesehen, dieses, man sagt es, Schnee am Bildschirm, ja. Und dabei war ein Soundgeräusch, dieses Rauschen, das White Noise. Und auch das kann man einstellen. Ihr glaubt nicht, viele Leute können mit diesem Geräusch super gut schlafen. Ja. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht sowas wie im Zug, ja, unwahrscheinlich laut, ja, ein Geratter hier immer, wenn der Zug hier die Alten über die Gleise fahren, ja, geht's die ganze Zeit. Ja, und nach 10 Minuten macht einem das Geräusch so müde, dass man garantiert einpennt. Ja. Weiß auch nicht, woran das liegt. Fragt mich nicht. Ja, Leute, das war's wieder von der Rio Swansea Show. Entschuldigung, ach, um Himmels Willen, jetzt bin ich wieder auf der falschen Baustelle, ja. Bei Ancast natürlich. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt und die ihr mitteilen wollt, könnt ihr das machen. Google Plus Ancast Community. Einfach oben Ancast eingeben, dann findet ihr unten die Ancast Community. Ihr könnt meine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. Dazu gibt's auch einen GBG-Key, rio@thenetcast.com. Und den Key und weitere Informationen zur Sendung findet ihr, und natürlich auch die ganzen Links, ganz wichtig diesmal, findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!